Wir haben in dieser Podcast-Serie ja schon 4 Geschichten erzählt. Alle waren sehr turbulent und alle gingen am Ende ziemlich gut aus für Gotha und den Friedenstein. Und insgesamt kann man ja auch wirklich sagen, dass in den vergangenen Jahren viel Gutes passiert ist. Es sind Irrläufer aus anderen Museen zurückgekommen, es sind Objekte, die einst gestohlen wurden, zurückgekauft worden und natürlich sind die Bilder aus dem Kunstraub zurückgekehrt. Eigentlich ist es so, dass die Stiftung Schloss Friedenstein alle paar Monate eine Pressemitteilung rumschickt und darin verkündet, dass wieder etwas zurückgekommen ist. Aber es gibt trotzdem noch immer viele Leerstellen in der Sammlung. Noch immer sind mehr als 1200 Suchmeldungen aus Gotha in der deutschen Lost Art Datenbank verzeichnet. Und da sind auch längst nicht alle Objekte verzeichnet, die in Gotha abhanden gekommen sind. Es gibt nämlich unter anderem ein paar Spitzenstücke aus der Sammlung von Schloss Friedenstein, die sich heute ganz legal in Museen und Sammlungen in Westdeutschland befinden. Eine davon ist eine ca. 1000 Jahre alte Handschrift. Um die geht's jetzt hier. Das Evangeliar von Echternach. Oder, um es ganz korrekt auszudrücken, der Codex Aureus Epternacensis. Das ist eines der wichtigsten und wertvollsten Bücher Deutschlands überhaupt. Und es befindet sich heute in Nürnberg. Die Bundesrepublik hat damals gesagt, okay, unser großes Nationalmuseum ist in einem geteilten Vaterland. Das Germanische Nationalmuseum, wir können es nicht wieder in die alte Sammlung zurückgeben und hat es befristet dorthin gegeben, sage ich. Heute sagt das Germanische Nationalmuseum, nein, sie hätten das gekauft und es wäre ihnen. Wieso diese Handschrift in Gotha abhanden gekommen ist und warum man sich dort bis heute nicht so richtig damit abfinden kann, das erzählen wir euch jetzt. Ich bin Kais Harabi, ich bin Autor und Redakteur bei MDR Kultur. Und ich bin Mareike Wiemann, ich berichte für MDR Kultur aus Thüringen. Lost Art Gotha. 5 Kunstkrimis. Folge 5: Die verlorene Handschrift. Wir haben uns ja in den vergangenen Folgen die Kunstwerke, über die wir sprachen, immer gemeinsam mit Timo Trümper angeschaut, dem Sammlungsdirektor von Schloss Friedenstein. Aber das geht in dieser Folge nicht, denn das Evangeliar liegt ja heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Also bin ich dahin gefahren. Dort hat mich Johannes Pomeranz empfangen. Er leitet die Bibliothek des Museums und mit ihm bin ich erstmal in die Mittelalterabteilung gegangen. Dort wird der Einband des Evangeliars ausgestellt, in einer Glasvitrine in einem abgedunkelten Raum. Und dieser Einband, das muss man wissen, das ist kein abgegrabbeltes Buchcover aus Leder oder so, sondern eher eine Art riesiges Schmuckstück, über 40 cm hoch, ca. 30 cm breit. Und der Buchdeckel besteht aus Gold, er ist üppig besetzt mit Edelsteinen, mit Emailleplättchen, mit Perlen. Und in der Mitte ist eine ganz tolle, ganz filigran geschnitzte Elfenbeinplatte. Als zentrale Komposition ist die Kreuzigung Christi dargestellt. Man sieht Christus, der auf der Personifikation der Erde aufsteht und dann an seiner Rechten sticht Longinus mit der Lanze zu und Stephaton mit dem Essigeimer an seiner Linken. Also ist sozusagen der Nachtodesmoment festgehalten. Dieser Buchdeckel ist über 1000 Jahre alt. Er ist vermutlich 985 in Trier angefertigt worden. Und er ist über diese lange Zeit einfach nie zerstört worden. Ja, er hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Es ist in seiner Art ganz, ganz besonders. Es gibt aus dem Frühmittelalter noch den einen oder anderen Einband, der von vergleichbarer Qualität ist. Aber es ist, wie soll ich sagen, ein Solitär. Er steht hier und dokumentiert auf das Großartigste einfach die ottonische Kunst. Und das hat man in dieser Form, in dieser Komprimiertheit so nicht noch ein zweites Mal. Man hört es schon raus, das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk und bislang haben wir ja nur vom Einband gesprochen. Die Handschrift selber, also die Seiten zwischen den Buchdeckeln, die gibt's ja auch noch. Die lagern in einem Tresor im Nationalmuseum und die sind so wertvoll und empfindlich, dass du dir da auch nur einen Nachdruck anschauen durftest, Mareike. Ja, aber auch dieser Nachdruck macht die Opulenz dieser handschriftlich beschriebenen Seiten ziemlich deutlich. Die vier Evangelien sind darin ja niedergeschrieben und der lateinische Text, der wurde mit Goldtinte aufs Papier gebracht, also alles glänzt und die vielen Abbildungen, die sind ganz filigran und detailreich. Meine Lieblinge, das sind also diese wunderbaren Initialen, das L von Liebe, die also ganz fantastische Endungen dann auch haben. Also hier sieht man so kleine, ja, ich denke, es sollen Drachenköpfe sein, die so ein bisschen den Rauch ausspucken. Die Handschrift ist ein wenig später als der Buchdeckel entstanden. Sie wurde vermutlich am Anfang des 11. Jahrhunderts von Mönchen in der Benediktinerabtei von Echternach geschaffen. Das liegt heute in Luxemburg. Der Wert von Handschrift und Deckel liegt heute geschätzt bei rund 30 Millionen Euro, also wirklich jede Menge Geld. Und seit 1955 befindet sich das Echternacher Evangeliar in Nürnberg. In dem Jahr hat das Germanische Nationalmuseum es gekauft. 10 Jahre vorher, also 1945, am Ende des Zweiten Weltkriegs, ist es aus Gotha verschwunden. Was ist da also passiert? Um diese Geschichte zu erzählen, müssen wir noch ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Alles beginnt mit einem Testament aus dem Jahr 1824. In dem Jahr, da stirbt der letzte Herzog der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg. Und in seinem Testament, da macht er eine folgenreiche Ansage. Und zwar verfügt er, dass die Gotha-Sammlung immer komplett am gleichen Ort bleiben soll, also auf dem Friedenstein. Und sie soll dort der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und an diese Ansage halten sich dann auch erstmal alle Herzoginnen und Herzöge, die ihm in Gotha folgen. Es wird nichts verschenkt, verkauft oder weggegeben. Bis zum Jahr 1918 bleibt das so. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs ändert sich aber alles. Denn da wird Deutschland ja zur Demokratie. Und das bedeutet auch, in Gotha brodelt es. Auf dem Friedenstein brodelt es. Was dann passiert, erzählt jetzt Knut Kreuch, der heutige Oberbürgermeister von Gotha, der ja schon in der zweiten Folge unseres Podcasts zu Wort gekommen ist. Damals hat man dem Herzog 6 Millionen angeboten und hat gesagt, nimm die 6 Millionen und hau ab. Und da hat er gesagt, das macht er nicht. Und da ist er hier in Gotha enteignet worden. Das ist die einzige Fürstenenteignung in Deutschland gewesen. Alle anderen, selbst der Kaiser ist so gegangen. Das muss man mal überlegen. Nur in Gotha war die revolutionäre Masse so stark, dass sie den rausgeklatscht haben. Der durfte eigentlich abdanken, den haben sie rausgeschmissen. In Coburg ist er abgedankt. Und dagegen hat der Herzog prozessiert. Und von 18 bis 25 war das sozusagen Staatseigentum, erst Staat Gotha, dann Staat Thüringen. Und 25 bekam der Herzog alles zurück. Dann hatte er theoretisch alles wieder, aber er hatte eben auch die Last des Bauwerkes und so. Und da hat er Immobilien, Schlosspark in eine Familienstiftung getan und Kunst in eine Kunststiftung unter Obhut des Staates Thüringen. Ja, das sind die turbulenten 20er Jahre. Und das, was Knut Kreuch da gerade beschrieben hat, passiert in vielen Städten mit vielen Adelshäusern. Die Immobilien, also die Schlösser und auch ein paar wenige Kunstwerke, zum Beispiel Porträts, die kommen in eine Familienstiftung und bleiben also in familiärem Besitz. Und alles andere, also die Sammlungen, werden in Kunststiftungen zusammengeführt, die man heute als Stiftungen öffentlichen Rechts bezeichnen würde. Sie werden also zu Staatseigentum. Und in Gotha war das genauso. Auf dem Papier ist in Gotha ab diesem Moment alles fein säuberlich getrennt. Das Evangeliar von Echternach ist wie viele andere Kunstobjekte auch in die Kunststiftung eingebracht worden. Und damit ist es erstmal an einem sicheren Ort. Denn auch diese neue Kunststiftung hat sich die Verpflichtung auferlegt, dass die Kunstwerke für alle Zeiten in Gotha bleiben sollen. Ihr erinnert euch an diese testamentarische Verfügung. Und um das alles aber nochmal zu untermauern, werden die wichtigsten Kunstwerke des Friedensteins in den 20er Jahren auch auf die Liste national wertvoller Kulturgüter gesetzt. Das heißt ganz konkret, dass sie nicht ins Ausland verkauft werden dürfen. Das sind aber auch nur 3 Objekte, um die es da geht. Aber das sind wirklich die absoluten Spitzenstücke der Sammlung. Darunter ist ein Gemälde von Franz Hals, aber nicht das, über das wir in der ersten Folge gesprochen haben. Darunter ist auch ein Selbstporträt von Rembrandt. Und als drittes Stück natürlich das Evangeliar von Echternach. Das bewahrt das Buch aber nicht davor, aus Gotha weggebracht zu werden. Nee, die Turbulenzen hören nicht auf, denn schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg beginnt ja der Zweite Weltkrieg. Der endet 1945, also genau in dem Jahr, als das Evangeliar aus Gotha verschwindet. Was damals passiert, das kann Mikko Krüger ziemlich gut zusammenfassen. Er ist Journalist und Autor und er wird so ähnlich wie wir von diesem Kosmos Friedenstein geradezu magisch angezogen. Er hat sich mit dem Weg des Evangelias befasst. Im April rücken die Amerikaner in Gotha ein, sie übernehmen die Macht. Es steht aber fest, dass wenige Wochen später die Sowjets die Stadt übernehmen werden. Das hat man einfach schlichtweg, die Besatzungszonen hat man sich ja schlichtweg untereinander aufgeteilt. Und das sind sehr, sehr bewegte Zeiten, gerade auch was Sicherheitslagen betrifft. Niemand weiß so richtig, wer zuständig ist. Also es gibt eine Kommandantur, die wird sich bald wieder ändern. Es gibt provisorische Strukturen, die sich verändern können. Und in diesem ganzen Chaos steht nur mittendrin der Friedenstein. Viele der Kunstwerke sind ausgelagert worden, um sie einfach schlichtweg zu schützen. Aber es befinden sich natürlich auch noch eine ganze Menge dieser Werke auf dem Schloss. Und in dieser Situation, die Nationalsozialisten sind geschlagen und die neuen Machthaber beginnen sich zu etablieren, gibt es immer wieder auch ein gewisses Vakuum. Und das eröffnet auf dem Schloss Friedenstein verschiedenen Menschen den Zugriff auf Kunstwerke. Also, es gibt eine millionenschwere Kunstsammlung und es gibt ein Machtvakuum. Und das, darüber haben wir schon in Folge 4 berichtet, das sorgt dann für eine ungeheure Dynamik. Es wird viel geklaut von Angestellten, von den Amerikanern. Und dann gibt es natürlich noch die Herzogsfamilie in dieser Situation, die ganz eigene Vorstellungen hat. Der Herzog selbst kann sich nicht einmischen, der war ein glühender Hitler-Verehrer und sitzt in Haft. Aber seine Frau ist vor Ort, Viktoria Adelheid, Herzogin von Sachsen, Coburg und Gotha. Ja, und die stellt Ansprüche. Obwohl die Kunst der Familie ja schon lange nicht mehr gehört, sondern einer Stiftung, mischen die Familienangehörigen weiter kräftig mit. Der Herzog saß zum Beispiel lange Zeit über im Vorstand der Kunststiftung und hat da immer viel mitgeredet. Und so kommt es dann am 26. Juni 1945 zu einem Treffen von verschiedenen Interessengruppen im Schloss. Mirko Krüger hat das anhand von unterschiedlichen Akten rekonstruieren können. Zum einen sind die Amerikaner vor Ort, gemeinsam mit einem Beauftragten der örtlichen Verwaltung. Sie wollen sich die Kunstschätze zeigen lassen und wollen sie auch erfassen und katalogisieren. Und zum anderen ist im Schloss eine Gruppe unterwegs, zu der auch die Herzogin gehört. Und diese beiden Gruppen, die treffen aufeinander und fangen an zu diskutieren, wer denn eigentlich die Eigentumsrechte an der Sammlung hat. Wir waren natürlich alle nicht dabei. Wir können nur in die Akten schauen und in die schriftlichen Hinterlassenschaften von diesem Tag. Zumindest ist es also dem damaligen örtlichen Vertreter sehr, sehr wichtig gewesen, festzuhalten, dass die Herzogin überhaupt kein Eigentumsrecht hat daran. Ob man das bei dieser Begegnung, ob er das der Herzogin tatsächlich so vorgehalten hat, wage ich nicht abschließend zu beurteilen. Es ist gut möglich, aber vielleicht hat er sich auch aus welchen Gründen heraus auch immer zurückgehalten. Also welche Argumente genau gewechselt werden, das ist unklar. Und wie die Haltung der Amerikaner in dieser ganzen Sache ist, die ja in der Zeit noch das Sagen haben in Gotha, das wissen wir auch nicht genau. Fest steht, es werden, ich würde es mal so formulieren, Wünsche an sie herangetragen. Das hat mir Timo Trümper erzählt, der Sammlungsdirektor der Stiftung Schloss Friedenstein. Ursprünglich, das wissen wir aus einer Gesprächsnotiz, hat die Herzogin bei den Amerikanern zwei komplette Güterzüge beantragt. Und sie wollte das komplette Schloss leerräumen und das komplette Museum leerräumen. Alles, was innerhalb dieser 3 Monate möglich gewesen wäre. Und dem haben die Amerikaner nicht stattgegeben, weil natürlich die rechtliche Situation und dass es ein öffentliches Museum war und dass auch das Land Thüringen da was zu sagen hatte, bekannt gewesen ist. Aber der Leiter des Museums, der damalige Direktor, der auch schon vor dem Krieg Direktor gewesen ist, der hatte natürlich beste Zugriffsmöglichkeiten. Und eben aus der damaligen Perspektive hat man sicherlich auch unter dem Aspekt gehandelt, die Dinge vor dem Zugriff der sowjetischen Trophäenbrigaden sicherzustellen und zu schützen. Die Amerikaner gehen auf diese Forderung nach 2 Güterzügen nicht ein, aber sie sagen, okay, wir stellen ein paar Lkw zur Verfügung. Wie viele das genau waren damals, das wissen wir nicht, aber was klar ist, die wurden richtig vollgeladen. Was den Amerikanern vermutlich zu diesem Zeitpunkt nicht klar ist, ist, dass das Ende Juni längst nicht die erste Verlagerungsaktion ist, denn alles geht schon viel früher los. Zwischen Coburg und Gotha liegen knapp 100 Kilometer. Eine relativ kurze Strecke, also man braucht heute mit dem Auto ungefähr 1,5 Stunden. Und diese Strecke legen schon ab März 1945 verschiedene Menschen im Auftrag der Herzogin zurück. Mal zu Fuß, mal mit dem Fahrrad, mal mit der Eisenbahn und immer mit Rucksäcken oder Koffern, in denen Kunstobjekte stecken. Denn bereits im März 1945, also vor dem Kriegsende, da ist schon klar, dass Gotha nach einer Niederlage in der sowjetischen Besatzungszone liegen wird. Und schon im März geht deswegen unser Evangeliar von Echternach auf die Reise, von Gotha nach Coburg. Arthur Dahr, der auf dem Friedenstein als Bibliotheksinspektor arbeitet, packt es in einen Rucksack und steigt in die Eisenbahn. In Coburg lässt er sich die Abgabe quittieren. In den Wochen danach wechseln so immer wieder Kunstwerke den Standort. Meistens sind es kleinere Objekte, die sich einfach gut transportieren lassen. Und den Höhepunkt findet diese Verlagerungsaktion dann eben mit der Forderung der Herzogin, ihr für den Abtransport Güterzüge bereitzustellen. Es gibt ein wunderschönes Zitat in den Akten, welches aus Sicht der Gotha natürlich überhaupt nicht schön ist. Und dieses Zitat besagt sinngemäß: Die herzogliche Familie hat mit großem Geschick genau diese Kunstschätze herausgegriffen, die auf dem Kunstmarkt einen hohen Wert haben. Ja, und dieses Zitat ist nicht irgendwann viele, viele Jahre später niedergeschrieben worden, sondern es ist genau in dem Kontext der tatsächlichen Entnahmen im Jahr 1945 aufgeschrieben worden. Das gibt rückblickend, glaube ich, sehr, sehr zu denken. Um da mal Bilanz zu ziehen, im Rahmen dieser sogenannten Entnahmen durch die herzogliche Familie, da verschwindet unter anderem eine enorm teure Münzsammlung aus Gotha, eine der wichtigsten deutschlandweit, nach denen in Berlin, Dresden und München. Und es verschwinden genau die drei Objekte, die damals eben schon auf dieser Liste der national wertvollen Kulturgüter stehen. Das Gemälde von Franz Hals, das Selbstporträt von Rembrandt und das Evangeliar von Echternach. Das jahrhundertelang weitergegebene Versprechen, die Kunst immer in Gotha zu halten, das wird also gebrochen. Wer weiß, ob das damals nur eine temporäre Verlagerung sein sollte, die Kunst also nur erstmal vor dem Zugriff der Sowjets geschützt werden sollte. Das zumindest versichert der Generaldirektor der herzoglichen Hauptverwaltung in Coburg im Juli 1945. Heute lassen sich die Motive nicht mehr nachvollziehen, aber klar ist ja, dass die Geschichte eine schnelle Rückgabe nach Gotha undenkbar gemacht hat. Denn die DDR wird gegründet, der Kalte Krieg beginnt und plötzlich trennen Coburg und Gotha nicht mehr nur 100 Kilometer, sondern eine Grenze. Die zwei Städte liegen auf einmal in zwei Staaten, zwischen denen praktisch kein Austausch mehr stattfindet. Zwei Welten sozusagen. Für die herzogliche Familie brechen deswegen schwierige Zeiten an. Sie hat ihre Ländereien in Thüringen verloren, ist da also nochmal enteignet worden. Und sie hat ganz viele Bedienstete von Gotha mit nach Coburg genommen, die jetzt alle irgendwie versorgt werden wollen. Außerdem gibt es ja noch das dortige Schloss und das ist in keinem guten Zustand. Um es kurz zu machen, die Familie braucht Geld. Und deswegen beginnt sie, die wertvollen Kunstschätze aus Gotha zu verkaufen. Und darunter genau ist auch das Evangeliar von Echternach. Und zwar lotet die herzogliche Familie aus, ob ein Verkauf in die USA möglich wäre. Denn die Handschrift steht zwar noch auf dieser Liste national wertvoller Kulturgüter, aber so wie ich das jetzt recherchieren konnte, in dieser Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da herrscht noch keine Rechtssicherheit in diesem Bereich. Es ist einfach unklar, ob es tatsächlich vor einem Verkauf ins Ausland geschützt wäre. Als diese Verkaufsbemühungen in der Bundesrepublik öffentlich werden, da gehen in Museumskreisen und auch in der Politik so rote Warnlampen an. Und es ist einfach klar, das müssen wir unbedingt verhindern. Also beginnt eine größere Debatte. Das hat mir Johannes Pomeranz erzählt, der heutige Leiter der Bibliothek im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Den habt ihr ja am Anfang dieser Folge schon mal gehört. Viele Fachgelehrte haben Statements abgegeben und haben sich dafür eingesetzt, dass das in Deutschland bleibt. Und wir hatten in dem Sinne im Glück, dass im Germanischen Nationalmuseum mit Ludwig Roth, Anfang Generaldirektor, das Sagen hatte, der nicht nur die Bedeutung dieses Werks für die Sammlung erkannt hat, sondern der einfach die Bedeutung dieses Werks für die Nation erspürt hat, und einfach gesagt hat, das ist nicht nur, da geht es nicht darum, dass ein Museum ein Objekt mehr hat, sondern das ist von nationaler Tragweite. Und wenn man die alten Protokolle liest, dann ist man wirklich ganz, ja, ergriffen, also von den großen Worten, die damals im Zusammenhang und der Emotionalisierung, die in dem Zusammenhang damals durch Teile der Republik gingen. Und das war keine lokale Nürnberger Geschichte, sondern das hatte, ja, ich weiß nicht, nationales Interesse hört sich jetzt sehr hoch an, aber es war wirklich von nationalem Interesse, dass diese Handschrift, dass der sie begleitende Prunkeinband einfach in Deutschland bleibt. Über anderthalb Jahre verhandeln das Germanische Nationalmuseum und die herzogliche Familie über einen möglichen Verkauf. Und irgendwann erzielen sie dann auch eine Einigung, auch weil sich der damalige Bundespräsident Theodor Heuss höchstpersönlich einmischt. 1,1 Millionen D-Mark bekommt die Familie für das Evangeliar. Eine halbe Million bezahlt das Germanische Nationalmuseum, das dafür extra ein anderes wichtiges Bild verkauft. Und die restlichen 600.000 Mark steuern das Bundesinnenministerium und das Königsteiner Abkommen bei, also quasi die Bundesländer. Es wäre jetzt natürlich sehr interessant, sich die Kaufbelege oder auch Verträge dazu anzuschauen. Das Problem ist nur, die sind bis heute verschollen. Wie es aber vermutlich gelaufen ist, das lässt sich anhand des Rembrandt-Selbstporträts nachzeichnen. Das hängt heute in der Alten Pinakothek in München. Und dazu gibt es auch Unterlagen im Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Und durch die hat sich Mirko Krüger gegraben. Und die zeigen eines ganz deutlich, dass dort die Kunststiftung als Verkäuferin auftritt und dass das Geld aber auf das Konto der Familienstiftung fließen soll. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Das Evangeliar von Echternach kommt im Jahr 1925 in Gotha in eine Kunststiftung. Es wird mit diesem Schritt aus dem Besitz der herzoglichen Familie herausgelöst, also es gehört der Familie nicht mehr. Dennoch wird es gegen Kriegsende von der Familie von Gotha nach Coburg gebracht. Und dann will die Familie es für viel Geld verkaufen. Und das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg greift zu, weil ja auch die Drohung vom Verkauf in die USA noch in der Luft liegt. Das ist schon starker Tobak, wenn man so drüber nachdenkt. Auf jeden Fall. Und ich hätte auch wirklich gerne mit der Familienstiftung darüber gesprochen, denn die gibt es ja heute immer noch. Prinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha führt dort die Geschäfte. Aber das hat leider nicht geklappt, also er wollte mir kein Interview dazu geben. Allerdings hat er vor ein paar Monaten mit Mirko Krüger telefoniert, der ja schon länger und auch ziemlich akribisch und hartnäckig an diesem Thema dran ist. Ich hatte das Gefühl, dass er sehr bereitwillig auf meine Fragen zur Rolle seiner Familie versucht hat zu antworten. Es gibt aber ein großes Aber. Substanziell konnte er nicht viel beitragen. Die Aussagen von ihm liefen immer darauf hinaus, dass er sinngemäß gesagt hat, das waren meine Großeltern, die damals aktiv waren, oder Urgroßeltern, die es betroffen hat. Und ich bin ja ein Spätgeborener und ich habe also die handelnden Personen selbst nicht wirklich kennengelernt, beziehungsweise war ein sehr, sehr kleiner Junge und konnte sie natürlich niemals zu diesen Themen befragen. Das ist faktisch so, da hat er zu 100% recht. Die Gegenfrage ist natürlich immer die, ja, gibt es denn Schriftstücke aus der damaligen Zeit, über die Familie verfügt? Gibt es denn ein Archiv, in dem man nachschauen könne? Und all diese Fragen hat Hubertus sinngemäß verneint mit der Begründung, dass es eben ein solches Archiv nicht gibt, beziehungsweise wenn es solche Schriftstücke nicht gibt, weiß er nicht über diesen Verbleib dieser Schriftstücke. Ja, man hört es raus, da bleibt vieles im Dunkeln. Gerade über die Motivlage der herzoglichen Familie, also wieso sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und auch, ob man da eigentlich eine Haltung, eine Meinung, eine Bewertung hat zu dem, was in den 40er und 50er Jahren passiert ist. Das stimmt und das ist ja sowieso für mich die richtig spannende Frage. Welche Schlüsse ziehen wir heute aus dieser verfahrenen Situation? Was war das damals? Wie kann man das juristisch einordnen? Johannes Pomeranz aus Nürnberg, der sieht das zum Beispiel so. Ich glaube nicht, dass man das, sagen wir mal, mit Raubgut und der ganzen Problematik verbinden kann, sondern aus meiner Sicht ist es wirklich ein Angebot gewesen. Also unser Museum hat dafür wirklich ein großes Opfer gebracht, ein Hauptwerk Lukas von Leins zu verkaufen. Und was ich nach meinem Empfinden wäre ich eher auf der Seite, die das Museum ein bisschen als Retter dieser Handschrift und des Einmanns sehen, weil es ansonsten ja in die USA gegangen wäre. Ja, das ist die Haltung des Germanischen Nationalmuseums. In Gotha trifft man da auf andere Sichtweisen. Die Stiftung Schloss Friedenstein ist im Moment sehr zurückhaltend bei dem Thema. Es wird gerade von einer Anwältin ein Positionspapier erarbeitet, wo dann also erstmals festgelegt wird, wie man sich dazu verhalten möchte. Und dann gibt es in Gotha aber auch noch Menschen wie Knut Kreuch, den Oberbürgermeister, der sagt, dass diese sogenannte Entnahme durch die herzogliche Familie für ihn ein Diebstahl war und der Kauf durchs Museum dementsprechend der Kauf von Raubkunst war. Ihn ärgert es enorm, dass nicht nur das Germanische Nationalmuseum, sondern auch andere westdeutsche Museen sich nicht mit dem Thema befassen wollen. Die ziehen einen Strich drunter und ich finde das nicht richtig. Dieser Strich ziehen ist nicht, wenn die Museen Gotha das verkauft hätten, dann kann man einen Strich ziehen. Aber es ist eine Ungerechtigkeit der deutschen Teilung. Wenn wir amerikanische Besatzungszone geblieben wären, hätte die Bundesrepublik Deutschland das mit Gotha für Gotha gekauft. Aber diese Möglichkeit bestand ja gar nicht. Ja? Denn die hätten das ja nie für die DDR gekauft damals. Was also tun? In den vergangenen Jahren ist niemand dieses Thema groß angegangen. Und die Forschungsbibliothek in Schloss Friedenstein, die ist auch nie in Kontakt getreten mit dem Germanischen Nationalmuseum. Die Bibliotheksleiterin in Gotha, Katrin Pasch, sieht das nämlich nicht ganz so emotional wie Knut Kreuch und sagt einfach, wir wissen, dass das Evangeliar in Nürnberg gut verwahrt wird, dass der Einband öffentlich gezeigt wird. Und aus Museumssicht ist es dann in Ordnung, wir müssen es nicht besitzen. Aber so ein bisschen hatte sie im Gespräch dann doch gejuckt, hatte ich zumindest das Gefühl. Für uns und für mich persönlich ist es natürlich wichtig, ein solches Objekt, was zu den Spitzenstücken der Sammlung gehört hat, hier auch in Gotha zu präsentieren, weil historische Bibliotheken und Sammlungen in der breiten Öffentlichkeit eben gerade über ihre Spitzenstücke wahrgenommen werden. Sodass es aus meiner Sicht für uns sehr interessant und auch wichtig wäre, zum Beispiel im Rahmen einer Leihgabe, das Objekt hier im historischen Kontext in Gotha zu zeigen. Und warum nicht einmal überlegen, ob nicht im Sinne eines Austausches von Objekten zwischen Gotha und Nürnberg der Codex Aureus hier in Gotha gezeigt werden könnte. Eine Leihgabe des Codex Aureus, des Echternacher Evangeliars, das ist ein gutes Stichwort, denn wir sollten an dieser Stelle nochmal auf ein Dokument aus dem Jahr 2002 eingehen. Damals gab es in Gotha eine große Konferenz zu Restitution und Ethik in Europa. Sie wurde veranstaltet von der Kulturstiftung der Länder und dem Deutschen Museumsbund. Und auf dieser Konferenz wurde das sogenannte Gothaer Manifest verabschiedet. Und zwar steht in dem Manifest, dass Museen, die nach dem Krieg Kunstwerke erworben haben und ihnen dabei die korrekte Eigentumssituation nicht ganz klar war, dass diese Museen doch zu Maßnahmen freundschaftlicher Zusammenarbeit greifen sollten, also zum Beispiel Leihgaben in die Wege leiten sollten. Und genau danach habe ich auch Johannes Pomeranz in Nürnberg gefragt. Ich verstehe schon, dass Sie an dieser Stelle da auch ein emotionales Verhältnis zu dem Objekt haben, das ist gar keine Frage. Andererseits könnten mit einigem Recht auch die Echternacher sagen, Leute, das war bei uns viele, viele Jahrhunderte. Ein Jubiläum als solches, das wäre natürlich, hätte eine Symbolvorhaben an der Stelle, aber für uns als Forschungsmuseum ist tatsächlich die Erkenntnis da an erster Stelle. Man muss dazu wissen, das Germanische Nationalmuseum hat den Grundsatz, dass man nur Sammlungsobjekte verleiht, wenn es an dem anderen Ort ein Forschungsprojekt dazu gibt, also wenn neue wissenschaftliche Aspekte geklärt werden sollen. Und dieses eher emotionale Gerechtigkeitsargument, dass Gotha da einfach Verlierer der Geschichte ist, das zählt für Johannes Pomeranz da nicht. Außerdem hat er noch erwähnt, dass es einfach irrsinnig viel Geld kosten würde, um allein eine Leihversicherung für das Evangeliar abzuschließen. Rund 30.000 Euro und auch das spricht für ihn dagegen. Was steht also am Ende dieser Geschichte vom Echternacher Evangeliar? Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass viele bei dieser Thematik gar nicht so groß Staub aufwirbeln wollen, gerade auch in der Politik nicht. Ich habe zum Beispiel bei der Kulturstaatsministerin Monika Grütters angefragt, wie sie sich dazu positioniert. Aber es kam nur ein schriftliches Statement von der Pressestelle, wo eigentlich diese Frage überhaupt nicht beantwortet wurde, sondern in dem nur von der Haltung der Bundesregierung zur russischen Beutekunst die Rede war. Das ist natürlich eine echt unbefriedigende Antwort. Aber gleichzeitig muss ich sagen, schließt sich da auch ein Kreis für mich. Denn in Gotha sind sich viele einig, wenn man dieses Thema der Beutekunst, also die heute noch in Russland liegt, angehen will, wenn man da wieder in Verhandlungen treten will politisch, dann sollte man sozusagen vor der eigenen Haustür ja zuerst kehren. Und ich sage auch klar und deutlich, wir können nicht mit dem Finger immer auf die russische Föderation zeigen und können sagen, gebt uns unsere Kunstschätze zurück, wenn es die deutschen Museen auch nicht tun. Die Russen wissen das sehr, sehr genau. Und aus diesem Grunde sollten wir erst mal im eigenen Lande beginnen. Und da sind wir dann ja eigentlich wieder bei der ersten Folge dieses Podcasts angelangt. Bei den sowjetischen Trophäenbrigaden und beim Abtransport der ostdeutschen Kunst. Man merkt da, es gibt einfach noch viele Baustellen, noch viele Lücken in der Sammlung des Friedensteins. Andererseits, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, ist in den vergangenen Jahren in Gotha auch viel passiert. Es sind mit Hilfe von Privatleuten oder Stiftungen viele Objekte auf dem Kunstmarkt zurückgekauft worden, die einst gestohlen wurden. Und es werden ja immer wieder Irrläufer in anderen Museen identifiziert, die dann auch zurück auf den Friedensstein kommen. Es ist also längst nicht alles schlecht. Das ist dem Sammlungsdirektor Timo Trümper auch ziemlich wichtig. Es ist ein Weg, der sehr, sehr viele Glücksmomente bereithält, weil wir haben sehr viel über Verluste gesprochen und für Dinge, die für immer verloren sind. Aber eigentlich ist dieser Ort ja wie Phönix aus der Asche wieder gestiegen. Und wir haben es hier mit einem Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft zu tun, der einzigartig ist und wo es sich lohnt, diesen zu entdecken, sich die Objekte hier anzuschauen und sich mit der Geschichte zu beschäftigen, die eben keine Geschichte ist, die sich hier in der Provinzialität erschöpft, sondern weit darüber hinaus. Also was bleibt nach dieser Reise durch die jüngere Geschichte von Gotha und seiner Kunstsammlung? Wir haben uns während unserer Recherchen viele Fragen gestellt, die nicht ganz so eindeutig zu beantworten sind. Kann Kunst Leid aufwiegen? Was ist vom Konzept der Beutekunst als Racheakt zu halten? Ist es nicht etwas ganz Normales, dass Kunstwerke über die Jahrhunderte ihren Aufbewahrungsort wechseln? Und ist es überhaupt wichtig, wo ein Kunstwerk liegt, beziehungsweise in wessen Besitz es ist, solange es gut verwahrt wird und auch öffentlich gezeigt wird? Also ich für mich habe noch keine befriedigenden Antworten auf diese Fragen finden können. Das geht mir ähnlich, ich auch nicht. Und vielleicht gibt es ja auch gar keine klaren Antworten in dieser Sache, wer weiß. Was wir an dieser Stelle unbedingt noch machen wollen, ist auf die Ausstellung hinzuweisen, die als Inspiration für diese Podcast-Serie diente. Vom 24. Oktober 2021 bis zum 22. August 2022 zeigt die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha erstmals die restaurierten Bilder aus dem Kunstraub. Und sie beleuchtet gleichzeitig ihre turbulente jüngere Sammlungsgeschichte. Ich würde sagen, das ist doch vielleicht ein Besuch wert in dieser ostdeutschen Kleinstadt in Thüringen zwischen Wartburg und Weimar, die Reisende sonst oft übersehen. Das war Lost Art Gotha, 5 Kunstkrimis, ein Podcast von MDR Kultur, von und mit mir, Kais Harabi, und mit mir, Mareike Wiemann. An diesem Podcast haben mitgearbeitet André Lühr, der das Sounddesign entworfen hat, Ina Namislo und Felix Gebhardt, die uns redaktionell betreut haben, und Alina Festor, die die Produktion unterstützt hat. Vielen Dank auch an Mirko Krüger, der uns mit seinen monatelangen Recherchen sehr weitergeholfen hat. Seinen Text zum Weg des Evangeliars findet ihr im Katalog zur Ausstellung Wieder zurück in Gotha – Die verlorenen Meisterwerke. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek oder auf Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr außerdem eine Bewertung schreiben und so anderen helfen, diesen Podcast leichter zu finden. Wir sagen danke fürs Zuhören. Dankeschön.